Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Ich bin Ben und möchte euch heute einen Podcast der etwas anderen Art vorstellen, und zwar die Klangfassade. Es begab sich nämlich zu jener Zeit, dass ich in den Tumblr-Blog Podcast-Ideen, den der Herr von Speck und ich aufgesetzt haben, um Ideen für Podcasts zu sammeln, die es noch nicht gibt, die Idee eintrug, dass doch mal jemand einen Podcast mit Umgebungsgeräuschen, also einen Atmosphären-Podcast, machen sollte. Und dieser Aufgabe hat sich der Niklas Barning, angenommen und hat die Klangfassade ins Leben gerufen. 17 Euro. Die Klangfassade, das ist ein Podcast, der pro Folge ungefähr 5 bis 10 Minuten lang ist und in dem Niklas am Anfang jeder Folge erklärt, wo er sich gerade befindet und was er mit dem Ort verbindet, an dem er gerade aufnimmt. Anschließend lässt er den Hörer dann mit der Atmosphäre des Ortes ganz allein und jeder hat die Möglichkeit, quasi in den Kopf von Niklas zu schauen oder zumindest in die Ohren zu hören, denn das ist das Besondere an diesem Podcast. Niklas verwendet Originalkopfmikrofone. Das bedeutet, das sind 2 kleine Mikrofone, die man sich wirklich links und rechts ins Ohr steckt und dann hat der Hörer, vorausgesetzt er benutzt Kopfhörer, wirklich genau das Stereobild, das auch Niklas hört in dieser Situation. Und das ergibt einen wirklich beeindruckenden Effekt, denn wenn man Kopfhörer aufsetzt und diesen Podcast hört und Niklas durch die Straßen läuft, dann hört man Fußgänger links murmeln oder hinter sich, hört Autos vorbeifahren und Straßenbahnen und Vögel über sich zwitschern und all das, als würde man wirklich in der Situation sein. Das ist wirklich einmalig, also ich kenne zumindest in Deutschland jetzt keinen Podcast, der das sonst verwendet und lohnt absolut, dass ihr da mal reinhört. Da Niklas in Bremen wohnt, spielen die meisten Folgen natürlich auch in Bremen. Und dabei ist er an den unterschiedlichsten Orten. Er hat beispielsweise schon die Geräusche eines Drachenbootrennens aufgenommen, ist durchs Kneipenviertel gewandert, hat sich in den Bürgerpark gesetzt, ist mit der Straßenbahn gefahren oder quer über den Wochenmarkt gelaufen. Außerdem hat er die Mikrofone mit in seinen Urlaub nach Paris genommen und Geräusche an der Seine und am Eiffelturm und in der Warteschlange am Louvre aufgenommen. Und wenn ihr noch nicht in Frankreich wart, dann habt ihr mit der Klangfassade auf jeden Fall die Möglichkeit, ein kleines Stück dichter dran zu sein. Nun, für wen ist der Podcast jetzt geeignet? Eigentlich für alle, die sich für Geräusche und Umgebungen interessieren und entdecken möchten, wie es denn an anderen Orten klingt. Außerdem veröffentlicht Niklas den Podcast unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, wenn ihr die Atmosphärengeräusche für eure eigenen Projekte verwenden möchtet, dann ist das auch möglich, sofern ihr da die gleiche Lizenz verwendet. Und das ist der einzige kleine Kritikpunkt. Die Folgen könnten ruhig noch länger sein. 5 bis 10 Minuten sind noch ein bisschen zu kurz, um das immer im Loop laufen zu lassen, falls man sich neben der Arbeit mal von den Geräuschen berieseln lassen möchte. Also da könnte Niklas ruhig noch ein paar Minuten länger laufen lassen. Außerdem sind in den ersten 10 Folgen, die jetzt erschienen sind, vorwiegend Straßen- oder Naturgeräusche zu hören. Als ich den Podcast damals eingereicht habe, hatte ich mir eigentlich noch ein breiteres Spektrum vorgestellt. Also wirklich das Geräusch im Wartezimmer oder in einer großen überfüllten Mensa oder am Flughafen oder am Bahnhof oder im Supermarkt. Ganz egal. Also wirklich Geräusche aus den unterschiedlichsten Umgebungen. Aber es sind ja erst 10 Folgen erschienen und ich denke, da wird Niklas dann auch noch ein paar kuriosere Orte nachziehen. Und als kleine Hommage an die Klangfassade habe ich jetzt auch ein bisschen Atmosphäre aufgenommen. Und deshalb mache ich jetzt an dieser Stelle hier Schluss. Wünsche euch viel Spaß beim Hören der Klangfassade und beim Entdecken neuer Umgebungen. Und lasse euch jetzt hier mit dem Ambiente, das ich Ben Badet nennen möchte, allein. Viel Spaß! Mm-hmm.